Campus Radio Kiel. Die Morning Show. So, da sind wir wieder. Und zwar bin jetzt ich hier und ich habe einen Studiogast. Nickel ist heute bei mir zu Gast. Hallo. Nickel. Ja, warum bist du hier? Ich bin hier, denn ich habe gerade mit meiner Band einen Song released. Wir kommen aus Kiel, wir haben unsere erste Single released. Und ja, wir würden gerne uns die ein bisschen verbreiten und uns freuen, wenn uns Leute hören. Sehr gut, da bist du ja am Radio ganz richtig. Also, deine Band heißt Baltique. Wer ist denn Baltique? Das sind 5 Jungs aus Kiel. Wir sind größtenteils Studenten. Wir haben uns seit 1,5 Jahren uns so als Band gefunden. Wir sind mittlerweile zu 5, am Anfang waren wir 4. aber genau, wir machen jetzt seitdem Musik und im Moment versuchen wir einfach coole Sachen aufzunehmen und damit ein bisschen was Cooles zu schaffen. Ja, das klingt richtig gut. Wie lange gibt es euch? Du sagtest jetzt 1,5 Jahre und eure Konstellation hat sich ein bisschen verändert zwischendurch. Wie kam es dazu? Ja, das war eine wilde Geschichte. Wir haben uns über Jodel, das ist so eine Studenten-App, kennengelernt. Da hat einfach der Gitarrist von uns da quasi einen Sänger gesucht. Das habe ich dann gelesen und dachte, hey, cool, das passt irgendwie. Und habe dann daraufhin mit dem geschrieben und wir haben uns dann zu viert quasi zusammengetan. Also der Gitarrist und noch 2 von seinen Kumpels zusammen mit mir. Und der eine, der Bassist Lukas, ist dann aber leider zum Studium nach Erfurt gezogen, weshalb ich dann einen Kumpel von mir, Michael, quasi an den Bass zurück in die Band geholt habe. Und dann ist Lukas aber wieder zurück nach Kiel gezogen, weil er Kiel so vermisst hat und seitdem sind wir zu 5. Ja, das klingt doch gut. Habt ihr denn jetzt 2 Bassisten? Also Michael war ursprünglich am Bass, ist dann aber halt an die Gitarre gegangen, die ich vorher eigentlich gespielt hatte, noch parallel zum Singen. Und ich mache jetzt so Synthesizer, die man jetzt auch auf der neuen Single von uns hört. Das hat dem Ganzen nochmal ein bisschen neuen Touch gegeben und wir sind auch sehr froh, dass es so gekommen ist. Sehr gut. Das klingt richtig gut. Dann hören wir doch direkt mal rein in die neue Single von euch. Die heißt, sag mal? Sie heißt Flanging. Flanging. Genau. Okay, gut, dass du das aussprichst. Ich hätte das garantiert falsch gemacht. Okay, dann hören wir rein. Viel Spaß damit. Ja, das war Flanging von Baltique und ich habe immer noch den Nickel hier in der Morning Show auf 101.2 Kiel FM im Campus Radio. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wer Baltique eigentlich ist und wie sie zusammengekommen sind und jetzt haben wir einen Song von ihnen gehört. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, Flanging, Nickel. Ja, heißt das? Also Flanging ist tatsächlich ein Wort, aber das ist gar nicht das, was wir meinen. Flanging bedeutet auf Deutsch flanschieren und das ist, wenn man so im Metallbau irgendwelche Sachen verkantet. Ich habe keine Ahnung vom Metallbau, aber wieso wir diese Wortneuschöpfung quasi gemacht haben, ist, dass der Effekt, der auf der Gitarre drauf ist, der einigermaßen markant für die Gitarre ist in dem Lied, der heißt Flanger-Effekt ein bisschen anekdotenmäßig haben wir das in die Lyrics versucht einzubauen und weil der Song hieß halt super lange bei uns einfach nur Flanger-Song, der hatte gar keinen richtigen Namen und deswegen haben wir einfach quasi das dann übernommen und genau, deswegen heißt er Flanging. Und wovon handelt Flanging? Also dieser Flanschieren oder nee, der Flanging-Effekt auf der Gitarre, der macht eigentlich, dass 2 Tonbänder immer ganz leicht delayed werden, also einen ganz kleinen Verzug und ich habe das ein bisschen, weiß ich nicht, ich fand das ein bisschen als Anekdote dafür, dass ich das Gefühl habe, dass in viel Musik irgendwie immer das Gleiche gemacht wird, nur mit so ein ganz bisschen variiert, also gerade in so Popmusik und so. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass unsere Musik komplett neu ist und wir so instrumentale, abgespacede Mucke machen, gar nicht. Wir orientieren uns natürlich auch an bestehender Musik, aber trotzdem, fand ich die Anekdote ganz nett zwischen diesem Effekt, was da passiert und dem Phänomen, was man vielleicht in der Musik beobachten kann und vielleicht ein bisschen den Anreiz, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Okay, das klingt interessant. Und wenn du das jetzt beschreiben müsstest, oder vielleicht habt ihr auch schon mal darüber geredet, in welches Genre würdest du eure Musik packen? Oder was sagst du, was für Musik macht ihr eigentlich? Wir würden sagen, wir machen so Alternative Rock. Wir haben aber auch ziemlich unterschiedliche Songs. Also es ist schwer, sich da komplett festzulegen. Aber ich denke, wenn man sich Bands aus diesem Genre anguckt, dann passen wir da ziemlich gut rein. So zum Beispiel, weiß ich nicht, Billy Talent oder Red Hot Chili Peppers, vielleicht irgendwas so in die Richtung, aber Linkin Park. Es sind schon Bands aus unterschiedlichen Genres, es waren jetzt beides die letzten auch keine Alternative Rock Bands, aber wir suchen uns das ein bisschen was zu sagen. Ich verstehe, was du meinst. Okay, ja, jetzt haben wir gerade schon über den Song Flanging gesprochen. Wer hat denn den Song geschrieben und wer schreibt die Songs bei euch, also musikalisch und wer macht die Texte dazu? lass uns mal ein bisschen in euren Prozess einblicken. Also meistens ist es so, dass irgendjemand eine Idee hat und die mit in den Proberaum nimmt, das einfach spielt und alle schauen, wie es dann am besten passt und versuchen, irgendwas dazu zu machen. Ich singe dann irgendwas dazu, was halt grammatikalisch nirgendwo richtig stimmt, aber einfach nur so ein bisschen um den Vibe zu entwickeln. Häufig ist es auch so, dass, das weiß ich bei dem Song, aber bei anderen Songs, dass Björn, unser Gitarrist, irgendwelche Träume hat von irgendwelchen Zeilen oder Melodien und dann wacht er auf und dann kriegt man auf einmal so um 5 Uhr nachts so eine Sprachnachricht in die WhatsApp-Gruppe von der Band, wo er irgendwas reinsingt und am nächsten Tag versuchen wir dann daran irgendwie zu arbeiten. Flanging ist nicht so entstanden, aber das ist teilweise tatsächlich der Prozess. Okay, ja, ihr habt jetzt ja gesagt, Flanging ist euer neues Release. Folgt denn darauf jetzt bald noch was? Wie sieht's aus? Ja, wir arbeiten gerade an einem kleinen Album. Es ist natürlich alles gerade ein bisschen erschwert wegen der aktuellen Situation, aber trotzdem geben wir unser Bestes über Discord, also über online uns zusammenzusprechen, die Sachen aufzunehmen, machen wir halt auch alles zu Hause. Ich habe mir jetzt ein gutes Mikrofon gekauft und decke immer mein gesamtes Zimmer mit Decken und Kissen ab, damit es einigermaßen gut klingt, wie ein Tonstudio, damit wir irgendwie vorankommen. Aber wir arbeiten halt an dem Album, wir denken, das wird irgendwann in den nächsten Monaten rauskommen, hoffentlich relativ bald und bleib gespannt. Wir werden den ganzen Verlauf und wenn irgendwas kommt, kündigen wir das natürlich immer über Social Media an, aber ein genaues Release-Datum haben wir uns noch nicht überlegt. Das heißt, man findet euch auf jeden Fall auf Instagram genau, unter Baltik? Baltik Band, genau. Baltik Band, also okay. Mit Q-U-E am Ende. Ja. Und auch sonst auch auf Facebook. Wir haben sogar eine Website. Wie heißt eure Website? Oh, ich glaube bestimmt baltik-band.com oder so. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht okay, sicher. Okay, dann bleiben wir bei Instagram erstmal. Ja, genau. Instagram und Facebook, da findet man euch auf jeden Fall. Ja. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. Und zwar haben wir uns überlegt, du darfst dir noch einen Song wünschen. Das ist cool. Dann wünsche ich mir von Franz Ferdinand Take Me Out. Ich finde, der macht gute Laune. Okay, dann gute Laune mit Nickel und Franz Ferdinand Take Me Out.